Telekom Doppelfernsprecher Köln Hauptbahnhof, Ausgang Dom an Radio Apure. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehört eine telefonierende Dame, die hier links neben mir steht und ich glaube mit ihrer Familie telefoniert. Ansonsten gehören zur Ausrüstung der unmittelbaren Umgebung etwa 5 Millionen Touristen, die hier in den Bahnhof hereinströmen bzw. herausströmen und natürlich in der unmittelbaren Umgebung der DB Service Point, wo ein freundlicher Herr sehr motiviert die Fragen der Fahrgäste beantwortet. Ansonsten außer einem Snackstop, bei dem man Laugenbrezel und Kinder Überraschungseier kaufen kann, hier im Kölner Hauptbahnhof keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.